Good morning, people. Guten Morgen, Leute. So, we've already seen two things. Wir haben bereits zwei Dinge gesehen. Number one, that Jesus is all about restoring relationships. Nummer eins, Jesus geht es um die Wiederherstellung von Beziehungen. And you first of all do that by you talking personally to that person. Und das erste, das wir tun, ist persönlich mit dieser Person zu sprechen. And look, I love how the Passion Translation says it. Und schau, ich liebe es, wie die Passion Übersetzung es sagt. If he responds, your relationship is restored. Case closed. Wenn er antwortet, ist die Beziehung wiederhergestellt. Fall geschlossen. The gossip will do the exact opposite. It's never trying to restore. It's actually trying to divide. Das Geschwätz macht genau das Gegenteil. Es versucht nie wiederherzustellen. Es versucht zu spalten. May I suggest something here? Kann ich hier etwas vorschlagen? It seems to me from the way Jesus put this. So wie Jesus dies hier sagt, scheint es mir. That if your desire is not to have the relationship to be restored, you shouldn't even talk to your brother about his sin against you. Dass wenn du nicht den Wunsch hast, die Beziehung wiederherzustellen, du nicht einmal mit deinem Bruder über die Sünde gegen dich sprechen solltest. Because the problem is not anymore his sin against you, the problem is your heart now. Denn jetzt ist nicht mehr die Sünde gegen dich das Problem, sondern das Problem ist jetzt dein Herz. Because what do you do when you go and talk to your brother and your heart's desire is not restoration? Was machst du, wenn du mit deinem Bruder sprichst und dein Herz sich nicht nach Wiederherstellung sehnt? You go to accuse. Du wirst anklagen. You know, decades ago I sat at a conference of an incredible preacher. Vor Jahrzehnten saß ich in einer Konferenz eines unglaublichen Predigers. Let me see if I can remember it. I can see his face before me. He was a black American guy. Mal sehen, ob ich mich erinnern kann. Ich sehe sein Gesicht vor meinen Augen. Es war ein schwarzer Amerikaner. Joseph Garlington. Joseph Garlington. Very great man of God. Ein großartiger Mann Gottes. And he said that one day that he was in a relationship problem. Er sagte, dass er eines Tages, als er in einem Beziehungsproblem steckte, and the Lord really confronted him. Und der Herr ihn wirklich konfrontierte. And he said, Joseph, do you want to be right or do you want to be reconciled? Joseph, willst du recht haben oder willst du versöhnt werden? That's quite a serious question. Das ist eine sehr ernsthafte Frage. But look, Jesus said here, the whole purpose is to be reconciled, to get the thing fixed. Schau, Jesus sagt hier, dass der ganze Zweck die Versöhnung ist, die Sachen in Ordnung zu bekommen. If we as the church would only learn that this is why we confront one another, no other reason, we would solve a lot of problems. Wenn wir als Kirche nur lernen würden, dass wir aus diesem Grund einander konfrontieren, aus keinem anderen Grund, würden wir so viele Probleme lösen. We don't go to confront, we don't go to attack, we go to restore a broken relationship. Wir gehen nicht um zu konfrontieren, nicht um anzugreifen, wir gehen um zerbrochene Beziehungen wiederherzustellen. Now I can already hear all the voices now shouting at me. Ich kann schon alle die Stimmen hören, die mich anschreien. But they don't want to be restored. Aber sie wollen nicht wiederhergestellt werden. Just hang in there, we're going to go there. Moment, wir werden noch dazu kommen. But the point I really want to emphasize, if you haven't talked to your brother with a heart to restore, you have no right to talk to anybody else. Was ich betonen will ist, wenn du nicht mit deinem Bruder, mit deinem Herzen, das wiederherstellen will, gesprochen hast, hast du kein Recht, mit irgendjemand anderes zu sprechen. So Jesus continues. Jesus fährt fort. But if his heart is closed to you, then go to him again, taking one or two others with you. Wenn aber sein Herz für dich verschlossen ist, dann geh wieder zu ihm hin und nimm einen oder zwei andere mit. I want you to understand something. Ich will, dass du etwas verstehst. Jesus never changed his mind about his heart is to restore. Jesus hat nie seine Meinung darüber geändert, dass sein Herz der Wiederherstellung dient. See, that's how many people read this part. Yes. Das ist, wie viele Menschen diesen Vers lesen. If his heart is closed towards you, if he doesn't listen, take two or three others with you and now you have proof that you're right. Sein Herz ist dir gegenüber verschlossen, er hört nicht zu, dann nimm zwei oder drei mit und nun hast du einen Beweis, dass du recht hast. No, you don't go to prove, you go with the heart to restore. Nein, du gehst nicht um zu beweisen, du gehst mit einem Herzen, um wiederherzustellen. So we are not supposed to talk to anybody until this whole thing is done the way Jesus told us to do it. Wir sollten nicht mit irgendjemandem sprechen, bis die Sache gelöst ist, wie Jesus gesagt hat. So, look, what happened if I have taken two or three with me? Was passiert, wenn ich zwei, drei mitgenommen habe? You know, it's very interesting that Jesus, he goes so that the scripture will be fulfilled. Es ist sehr interessant, dass Jesus geht, damit die Schrift erfüllt wird. That every word may be verified by the testimony of two or three witnesses. Dass jedes Wort durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen geprüft wird. Why? Warum? Because so many times things are completely misunderstood and we have two or three witnesses, they will help us to get a clearer picture. Weil Dinge sehr oft missverstanden werden und die zwei oder drei Zeugen werden uns helfen, es klar zu sehen. Besides that, you might have perceived that the brother sinned against you, but actually when you take two or three with you, you might realize that it's not just him. Außerdem hast du wahrgenommen, dass dein Bruder gegen dich gesündigt hat, aber wenn du zwei, drei mitnimmst, realisierst du, dass es nicht nur er ist. But it might be that he really did sin against you and he still refuses to listen. Aber es kann sein, dass er gegen dich gesündigt hat und er immer noch ablehnt, zuzuhören. So Jesus is continuing to teach us. Jesus fährt fort, uns zu lehren. In verse 70, but if he refuses to listen, then share the issue with the congregation. I love how the passion puts it right now. In Vers 17. Und wenn er sich weigert zuzuhören, dann teile das Problem mit der Gemeinde. Ich liebe es, wie die Passion-Übersetzung es jetzt wieder gibt. And if he refuses to listen to you, then share the issue with the congregation. Und wenn er sich weigert zuzuhören, dann teile das Problem mit der Gemeinde. Look at this. In hopes of restoration. Schau das an. In der Hoffnung auf Wiederherstellung. You see, all the process, Jesus is hoping for restoration. Durch diesen ganzen Prozess hofft Jesus auf Wiederherstellung. But he understands some people who will not. Er weiß, dass einige Leute dies nicht wollen. So then he says, if he still refuses to respond, even to the church, then you must disregard him. As though he were an outsider on the same level as an unrepentant sinner. Dann sagt er, wenn er sich immer noch weigert zu antworten, selbst gegenüber der Kirche, dann müsst ihr ihn wie einen Außenseiter behandeln, auf der gleichen Ebene wie einen reuelosen Sünder. Case closed. Fall geschlossen. So, if your brother will not listen to you, not to witnesses, and not to the church, then it's finished. There's no need to gossip about it. Wenn dein Bruder dir nicht zuhören will, nicht den Zeugen und nicht der Gemeinde, dann ist es beendet. Es braucht kein Geschwätz mehr darüber. Think about it. Denk darüber nach. So even the way Jesus teaches us, really, we don't have any single reason. Sogar so, wie es uns Jesus lehrt, haben wir keinen einzigen Grund. Oh, that the church would learn to be the cover for the weakness and the failures of the brothers. Möge die Gemeinde es lernen, die Deckung zu sein für die Schwächen und das Versagen der Brüder. You know, listen to me. Hör mir zu. There is a difference between ignoring the sin of your brother or covering the sin of your brother. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Ignorieren der Sünde des Bruders und dem Decken der Sünde des Bruders. Jesus never told us to ignore it. Jesus lehrte uns nie, sie zu ignorieren. Peter told us to cover it. Petrus sagte uns, sie zuzudecken. So what happens? Was passiert? Nobody is willing to fix the problem. Wenn niemand bereit ist, das Problem zu beheben, then we resolve it, deciding this relationship cannot be restored because the person doesn't want that. Lösen wir es, indem wir entscheiden, dass diese Beziehung nicht wiederhergestellt werden kann, weil die Person dies nicht will. But if the person does want to be restored, then it has to be completely covered. Doch, wenn die Person die Wiederherstellung will, muss man richtig damit umgehen. That's and cover it completely. Wir decken ihn vollkommen zu. That's what Peter shows us. Das ist das, was Petrus uns zeigt. Tomorrow we continue. Morgen fahren wir weiter.